XXL Club Night Spezial heute hier live vom Hafentunnel in Frankfurt. Das waren 2 Stunden Sven Fee, der Karl Cox vertreten hat, weil er leider nicht kommen konnte. Und diese komischen Klänge sind von einer bildhübschen Frau namens Monika Kruse. Also noch ein bisschen mehr als eine Stunde live vom Hafentunnel, Monika Kruse. Viel Spaß noch. Don't believe, I'm coming to get you. Believe. get you. Believe in me. Believe in me. Believe in me. I'm coming to get you. I believe. Believe in me. Believe in me. Bitch up in here. I'm just queen motherfucking beat. And you know what? There's no one who compares to me. I'm just hooked. I'm just throwing nothing but shade, bitch. Shade. Trees, trees, trees. Trees all over the place, bitch. Shade. Just pussy, pussy, pussy, pussy, pussy. Can you smell pussy? Can you taste pussy? Can you feel pussy? Can you just be pussy in the air? I'm just pussy, pussy, pussy, pussy. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. waren 8 Stunden live vom Hafentunnel hier in Frankfurt. Cocoon Club at Hafentunnel. 8 Stunden live, die XXL Club Night Spezial. Mit dabei waren heute Tony Rios, Zomination Live, DJ Rush, Chris Liebing. Karl Cox war leider nicht da, dafür ist Sven Fed eingesprungen. Monika Kruse spielt momentan noch. Und leider off-air kommt dann nachher noch Gail Sun. Also ich glaube, die Kassen sind noch offen. Ihr könnt noch vorbeischauen. Schnell mal zu Gail Sun. Das war's für heute. Morgen geht's nochmal weiter im Rahmen der Club Night ab 21 Uhr. Dabei sind morgen Dritter Raum live. Marco Carola, Josh Wink, Pascal Feos, BDJ live. Sven Fehd noch einmal, Adam Bayer und als letzter Umek. Wir übertragen von 21 bis 5 Uhr. Ein Dank geht erstmal an den Michael Sack im Funkhaus, an den Stefan hier von der Firma Tonmobil für die Übertragung. Dann ja, an jede Menge andere Leute, die ich als Interviewpartner, Interviewgast hier hatte. Und nun gut, dann hören wir uns morgen wieder. Bis dann, ciao!